11 Lieder für Tenor und Streicher von Robert Owens stehen am Anfang dieser Sendung. Fields of Wonder ist der Titel des Zyklus und wir hören den Tenor John van Kesteren zusammen mit dem Münchner Kammerorchester, Leitung Hans Stadelmeier. Both in laughing, laughing. Bye. Between us, Well, Introduktion, Erfüllung, Nachtlied, Stille, Hütte in Carolina, Lieder, Zur Zeit des Silberregens, Verlangen, Traum, Julia, Mensch und Schlaf. 11 Lieder für Tenor und Streicher von Robert Owens unter dem Titel Fields of Wonder. Wir hörten den Tenor John van Kesteren und das Münchner Kammerorchester. Die Leitung hatte Hans Stadelmeier. Von Helmut Bieler folgt nun die Pastoralmesse Miserere Domine. In einer Aufnahme mit Ute Döring Alt, Wilhelm Hoffmann Bariton, Uwe Hoppe Sprecher sowie Chor- und Streichorchester der Universität Bayreuth. Die Leitung hat Helmut Bieler. Thank you. Thank you. Thank you. mein Gott, ich lobe dich. Lobe dich und deine Schöpfung. Ich, dein Geschöpf, hör mein Lied, nimm mein Gebet. Du bist schön, wie du dich zeigst in deiner Schöpfung. Sei dir in der Höhe. Und auf Erden Frieden. Allen Menschen, aller Kreatur. Im Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Gott, der Herr, schuf den Menschen und setzte ihn in den Garten Eden, damit er ihn bebaue und behüte. Doch siehe, wir hüteten ihn nicht, wir plünderten ihn aus, wir verwüsteten den geheiligten Baum, wir fraßen ihn maßlos kahl. Wir zerlegten den Garten in Parzellen und erschlugen einander um den Besitz. In unseren Köpfen die Schlange Habgier und keine Erkenntnis von Gut und Böse. Verödet der Garten, vergeblich die Suche. Keine Frage nach Schuld. Die Engel vertreiben uns nicht. Sie verkünden den letzten Tag. Thank you. ihr Bewohner der Welt, ihr Bürger der Erde, seht alle hin, wenn man das Zeichen aufstellt auf den Bergen. Horcht alle auf, wenn das Widderhorn bläst. Das deine Engel, Herr, die ein Drittel des Landes verbrennen, ein Drittel der Bäume und alles Gras. Wir sind es selbst. Oh, Oh, Helmut Bieler leitete seine Pastoralmesse Miserere Domine. Die Ausführenden waren Ute Döring Alt, Wilhelm Hoffmann Bariton, Uwe Hoppe Sprecher sowie Chor- und Streichorchester der Universität Bayreuth. Wir kommen hier im Concerto Bavarese nun zu Markus Schmidt und seinen drei galanten Sonaten für Klavier, den 11. Fingern des Herrn Zehn gewidmet. Der Pianist ist Moritz Eggert. Thank you. Moritz Eggert, 1991 in der Bayerischen Akademie der Schönen Künste in München mit den drei galanten Sonaten von Markus Schmidt. Und von ihm stammt auch das folgende Trompetenstück mit dem Titel Agile. Der Solist ist Matthew Sadler. Thank you. Aus den Jodlern und Juchezern von Markus Schmidt spielte Matthew Sadler noch das Stück Agile und beendete damit das Concerto Bavarese auf Bayern 2.